Ein kleines Bevölkerungsmodell. Die Zahlen lassen es gerechtfertigt, ja geradezu geboten erscheinen, eine höhere Fruchtbarkeit der Bevölkerung muslimischen Glaubens als langfristig stabilen Trend zu konstatieren. Daneben besteht der ebenfalls langfristig stabile Trend, dass Menschen mit niedriger Bildung eine überdurchschnittliche und Menschen mit hoher Bildung eine unterdurchschnittliche Geburtenrate haben. Kombiniert man die beiden bereits durchgeführten Modellrechnungen für die Bevölkerungsstruktur nach der sozialen Schichtung und dem Migrantenanteil, so ergibt sich die in Tabelle 8.10 aufgeführte Entwicklung. Der wachsende Geburtenanteil der muslimischen Migranten führt übrigens dazu, dass der Rückgang der Bevölkerung nach einigen Generationen ausläuft und ein neues Wachstum einsetzt. Wie sich dies in den einzelnen Bevölkerungsgruppen auswirkt, zeigt Tabelle 8.11. Es soll noch einmal betont werden, dass es sich um eine reine Modellrechnung und keine Projektion oder gar Prognose handelt. Wenn man dennoch unterstellt, dass es bei der gegenwärtigen Nettoreproduktionsrate der Menschen mit hoher Bildung bleibt, dann sinkt ihr Anteil von heute 21% nach drei Generationen auf 5,9%. Ihre absolute Zahl geht um 83% auf rund 17% des heutigen Bestandes zurück. Das Problem ist dabei nicht, dass die Zahl der Nachfahren von Menschen mit hoher Bildung von Generation zu Generation schrumpft. Das wäre nicht so wichtig, wenn alle Menschen gleichbegabt wären. Dann wäre Bildung nämlich eine reine Erziehungsfrage. Da Bildungsgrad und erbliche Intelligenz aber in einem befruchtenden Zusammenhang stehen, muss es mit der Zeit abträglich für das intellektuelle Potenzial der Bevölkerung sein, wenn Menschen mit hohem Bildungsgrad andauernd eine unterdurchschnittliche und Menschen mit niedrigem Bildungsgrad andauernd eine überdurchschnittliche Fertilität haben. Die Modellrechnung macht ferner deutlich, dass jedes Geburtendefizit, mögen die Fertilitätsraten der einzelnen Gruppen auch noch so unterschiedlich sein, sich allmählich selbst abbremst. Der Geburtenanteil der Gruppen mit höherer Fertilität nimmt nämlich zu und hebt damit auch die durchschnittliche Geburtenrate, während der Anteil der Gruppen mit niedriger Fertilität unwiderruflich sinkt, häufig auf einen infinitesimalen oder sehr niedrigen Wert. Im Beispiel unserer Modellrechnung der Anteil der Nachfahren der Bevölkerungsgruppe mit hoher Bildung.